Der Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete in Bezirk Nordhamgyong der DVRK wird erfolgreich vorangetrieben. Im Kreis Gyeonghung ging der Bau von Wohnhäusern für 211 Familien zu Ende und in der Stadt Haeryong und im Kreis Gyeongwon ist der Bau der Wohnhäuser für mehr als 2000 Familien in die Schlussphase eingetreten. Der Bau von mehr als 80 Schulen, Kindergärten und Krippen wird im schnellen Tempo forciert. In Katastrophengebieten wurde in mehr als einem Monat der Skelettbau der Wohnhäuser völlig beendet. Und die Bauarbeiten im Inneren und Äußeren wie Wandbewurf werden aktiv durchgeführt. Der Bau der über 80 Einrichtungen, einschließlich der Schulen, Kinderkrippen und Gärten, wird schnell forciert. Die Infrastrukturen der Wirtschaft, die schwer zerstört worden waren, werden erfolgreich wieder aufgebaut. Die Eisenbahnstrecken wurden zu über 70% restauriert und die Wiederherstellung der Strom- und Fernmeldenetze ist abgeschlossen worden.